hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Europa! Kritik an der neuen EU-Kommission kommt durch die Bank aus allen Fraktionen. Man neigt auf der Personalliste zu Kompromissen, eher bescheiden. Kommissare wie diese, die sind mir unendlich leid. Kommissare wie diese, inkompetent und spaßbefreit. Deutschland! Helmut Kohl beschimpft die eigene Kompanie. Ein Freund, ein alter Freund. Und ein Deutscher kriegt den Nobelpreis für Chemie. Das Reagenzgas zum Himmel. Olympia gibt's Formel 1 in Sochi. Denkt daran, im Wagen vor euch fährt Wladimir Putin. Und Freiheit geht nicht unter dem Asphalt. Was kommt als nächstes? Der große Preis von Nordkorea? Ballermann, na, na, na, Nachrichten. Ballermann, na, na, na, Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR 3.